Herzlich willkommen zu Cream Speed. Unser heutiges Thema ist, wer sind Sie? Und ich weiß, wer ich nicht bin. Atze Schröder. Und ich esse auch keine Wiesenhofwurst mehr. Gestern wir sind jetzt Twitter-Pros und sind nur noch in den Social-Netzwerken unterwegs und kennen uns aus mit 30 Followern. Das ist, glaube ich, literally das Einzige, was ich letzte Woche gemacht habe, war irgendwie auf Twitter unterwegs zu sein. Ich habe tatsächlich mehr. Macht also Bock. Ja, es macht wirklich Bock. Ich habe es auch zum ersten Mal richtig verstanden. Aber egal, erzähl erstmal Atze Schröder. Genau, Atze Schröder. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Atze Schröder macht für Wiesenhof Werbung. Und das ist nicht die einzige Schlagzeile. Hat er doch schon immer gemacht, genau, oder? Das hat er schon immer gemacht. Aber es ist nicht die einzige Schlagzeile. Und zwar haben die erstmal eine an sich schon total bescheuerte Werbung aufgenommen, die eigentlich darum geht, ich glaube, wer hat die längste Wurst? Also Penela-Humor hoch 10 und die Deutschen scheinen anderes auch nicht mehr wirklich lustig zu finden. Auf jeden Fall sagt er dann, wer hat die dickste Wurst? Hier, Wiesenhof hat die dickste Wurst. Dass sogar Gina und Lisa Traumatherapie müssen. So. Es geht ja um seinen Schlong sozusagen. Er hält ja, genau. Er hat die dickste Wurst in die Kamera, ne, und wedelt da so ein bisschen mit rum. Und er haut dann diesen Satz raus mit, ich hab jetzt echt an der dümmsten Stelle unterbrochen gerade. Also, ne, irgendwie, nach dem Ding müssen halt Gina und Lisa in die Traumatherapie, ne? Gina, genau. Und Lisa wohlgemerkt. Also jetzt nicht Gina, Lisa, aber halt, also die Referenz ist ja irgendwie nicht zu übersehen. Quasi. Genau, für die Leute, die es noch nicht wissen, Gina, Lisa, ich glaube, die ist von Germany's Next Topmodel, oder? Ja, erste Staffel oder sowas, glaube ich. Also wirklich richtig altes Kaliber. Genau, also eine aus der ersten Staffel, und die wurde beim Sex mit zwei Männern gefilmt von diesen Männern und hat jetzt auch noch gesagt, dass es sich dort um eine Vergewaltigung handelte. So, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die beiden Kerle ein Video von ihr hochgeladen haben, und wo ich jetzt auch mal ganz klar sagen muss, dass das eine absolut riesige Sauerei ist. Also die beiden Jungs da sind einfach nur dumme Säcke. Und das war's. Da brauchen wir nicht groß drüber reden. Und das ist auch unsere Zeit gar nicht wert. Das alleine reicht schon aus, um zu wissen, wer die beiden sind. Jetzt im Nachhinein, und das soll jetzt nicht wertend klingen, denn wir wissen nicht, worum es geht. Wir wissen nicht, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Wir sind weder Anwälte noch Richter. Und deswegen möchte ich da auch gar nicht. Please don't report us to the authorities. Ja. Nein, ich möchte einfach gar nicht in diese Diskussion, möchte ich überhaupt nicht einsteigen, denn wir wissen es einfach nicht. Nee, ist auch Schwachsinn. Genau, man wartet jetzt ab und dann geht wird man ja, sehen, was bei rumgekommen ist. Der Punkt eigentlich ist ja bei der ganzen Sache, egal ob jetzt bei Gina und Lisa, was da genau die Hintergründe sind, der Punkt ist ja einfach nur, dass halt das einfach so ein maximaler Vergewaltigungsjoke ist, ne? Ja, genau. Danach, ob das jetzt Gina, Lisa oder halt irgendwie Annemarie ist oder Anne-Marie Kantereit, ist ja scheißegal, weil das ist halt einfach nur, der Witz ist quasi, ja, haha, ich habe dich traumatisiert mit meiner Wurst. So, genau, ne? mit meinem dicken Pimmel. Und das ist, erstmal ist es einfach nicht lustig. Also selbst Zehnjährige denken sich, ja, so Pimmelwitzchen habe ich jetzt aber heute schon dreimal im Schulhof gehört. Das muss ich mir jetzt nicht noch von einem 50 Jahre alten, abgehalfterten Comedy-Sternchen wie Atze Schröder an den Kopf werfen lassen. Und dann ist das Nächste, ich finde, es wirkt einfach wieder so böse durchgeplant von Wiesenhof selber. Ne, also der Werbespot ist ja schon länger draußen. März war das, glaube ich, ist es rausgekommen. Und jetzt hat das halt quasi so mit dieser aktuellen Gina-Lisa-Geschichte, ist das so einen totalen Boost nochmal irgendwie bekommen. Genau, und für mich wirkt es dann ein klein bisschen so, als hätte man gesagt, okay, wir greifen das Gina-Lisa-Vergewaltigungsthema auf und wollen damit so ein bisschen Buzz generieren. Ich meine, war auch das Hashtag Nummer 1 gestern, ne, damit unsere Flügelwurstfirma wieder in den Schlagzeilen steht. Allein schon die Idee. Ist ja wirklich so. Ich denke auch, das war irgend so ein Marketing-Arschloch, das gesagt hat, so, weißt du was, Wiesenhof hat eh schon Bad Publicity, weil das halt einfach so ein, ist halt so ein Assi-Laden, ne? So, alle wissen, was ihr mit euren Tieren so anstellt. Ist eigentlich egal, weißt du, wir können direkt die Bad Publicity, Any Publicity is Good Publicity-mäßige Bad Publicity-Schiene weiterfahren, und dann lassen wir den Atze doch einfach mal seine Wurst auspacken. So. Genau. Was ich persönlich, ganz kurz, was ich extrem irgendwie, keine Ahnung, was ich irgendwie lustig fand, also im Spot, war, dass er ja nachdem er dann wirklich, das ist ja nicht nur so ein 30-Sekunden-Ding, sondern der redet ja, deshalb hat er ja wirklich einen 5-minütigen Sermon irgendwie über die Beschaffenheit seiner Grillwurst da. Ich hab nur 30 Sekunden einfach geguckt. Dass er einfach ganz zum Schluss so genüsslich in diese Wurst reinbeißt, wo ich mich auch frage, so, okay, warte mal, ist das jetzt, hast du jetzt quasi symbolisch in deinen eigenen Penis reingebissen? So, was ist die Message? Ich glaube, die haben sich auch wirklich nur die ersten 30 Sekunden mit festem Skript ausgedacht und dann gesagt, Atze, du red jetzt einfach noch mal 5 Minuten über deinen Pimmel und beiß am Ende in die Wurst Gold, rein. Das ist Gold, Junge, das ist ja, Gold. Genau. Also das Perfide an der ganzen Sache, finde ich, dass das alles so fürchterlich durchgeplant ist. Da saß irgendein Medienfuzzi und der hat sich gedacht, weißt du was, wir nehmen jetzt mal diesen Vergewaltigungsjoke in Kauf, ja, und sollte am Ende einer fragen, sagen wir, oh ja, es kam ja auch viel früher raus und es ist ja Gina und Lisa, wir meinen gar nicht die Gina, Lisa, und jeder weiß, ja, ist klar, Jungs, ne, und dann hat man sich da irgendwie wieder rausgeritten und kommt haarscharf am Rufmord oder was auch immer, Nötigung, ich weiß nicht genau, was man da Straftatbestand anzeigt. Straftatbestand. Genau, Straftatbestand, schlechter Geschmack. Und dann wurschtelt man sich, har, aus der ganzen Sache raus. Das ist auch, du merkst bei dieser Diskussion, bei dieser, quasi wenn es darum um diesen Spot geht, merkst du, wie viele so Essens-Bildsprache wir im Deutschen haben. Weißt du, da hat er auch irgendwie, ich habe vorhin mal gesehen, ich bin ja auch seit letzter Woche noch verstärkter als vorher schon irgendwie passionierter Kommentarspaltenleser auf Facebook gerade. The best. Und da war irgendwie, was war ein Tagesschau-Post zu diesem Wiesenhof-Geschichte und Atze Schröder, Konzern, offizielle Entschuldigung, bla bla bla bla. Und dann gibt es ja noch so ein paar Deppen, die den Atze da irgendwie verteidigen in der Kommentarspalte und natürlich zum Glück die mit den meisten Upvotes, Likes, die besten Kommentare halt diejenigen, die so ein bisschen vernünftig da irgendwie zu kommentieren, ne? Und dann, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, in welchem Satz das war, aber da schreibt die Frau ernsthaft so bla bla und muss dann wirklich ernsthaft noch irgendwie so seinen Senf dazugeben, wo ich dann auch dachte, so ernsthaft? Really? Ja, vielleicht ist das Problem einfach ein deutsches Problem, dass die Deutschen einfach nicht Würste anders so können. Ja. Aber um das Thema jetzt mal so ganz kurz doch vielleicht an den Nagel zu hängen und abzuschließen. Wär das Ganze jetzt in einem Kontext von Atze Schröder sagt, ja, hier, die Gina Lisa, die soll sich jetzt mal nicht so anstellen, dann würde ich sagen, okay, das ist einfach nur ein Arschloch. Ja, so, das ist einfach nur ein Arschloch, der hat sich vielleicht wenig bis gar nicht oder zu wenig dabei gedacht oder glaubt im schlimmsten Fall sogar noch daran. Meinst du jetzt die Entschuldigung, oder was? Nee, gar nicht die Entschuldigung. Hätte er jetzt einfach nur auf Facebook oder YouTube irgendeinen blöden Witz mit Würstchen gerissen. Zu Gina Lisa, ja? Also okay. Genau, aber das Schlimme ist, dass da steht ein Konzern hinter, der was verkaufen will. Der wird Profit mit. Genau, und der macht jetzt, genau, und der macht, und da machen jetzt Leute Geld mit, und das ist das Eklige. Und das ist dann ist es nämlich nicht wieder einfach nur so, ja, das ignoriere ich oder ich blocke den Atze Schröder. Wer es noch nicht gemacht hat, Atze Schröder auf Twitter und Facebook blocken. Als Zeichen. muss man sich auch nicht die dämliche Entschuldigung durchlesen, die jetzt in den nächsten Tagen kommt oder ansehen. It's the Margarete Stokowski way of life. Ja. Ah ja, genau. Und das einmal ein großer Shoutout an Margarete Stokowski. Wir wurden nämlich geblockt, einfach nur für ein ganz harmloses Witz. Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben überhaupt nichts gemacht. Okay, Margarete. Nur weil ich den Rubber versucht habe. Wir haben gar nichts gemacht. Ganz kurz, wir haben überhaupt nichts gemacht. Nein, also erstmal nochmal, das muss man vielleicht nochmal dazu, also ne, wir haben jetzt dieses ganze Twitter-Ding irgendwie für uns entdeckt und wir sind da, waren jetzt letzte Woche sehr aktiv an der Stelle natürlich, ne, like, comment and subscribe, ne, warte, das ist ein falscher Channel, Twitter, ne, followed us, wir haben sehr lustige Sachen. Sehr lustige Sachen, sehr man lustige muss sich Sachen. Immer selber und loben, das ich hab unter kommt anderem, bei weitem nicht so überheblich, wie man meint. Und ich habe unter anderem versucht, den Hashtag Margarete-Rakete zu etablieren. Immer wenn ja, ich, wir haben ein paar geklappt. Mal an Margarete Stokowski getwittert. Und das Zentrum für politische Schönheit, die unsere Lieblingsaktivisten, die haben sogar unsere Tweets manchmal geliked, weil wir die auch so ein bisschen verlinkt haben. Also wir haben uns bei allen beliebt gemacht, bis auf Margarete, die haben uns nämlich geblockt. Was ich sehr schade finde, weil ich habe mich so viel mit Margarete jetzt auseinandergesetzt, ich bin eigentlich jetzt ein bisschen zum Fanboy irgendwie mutiert, auch wenn es nur halb ironisch ist und ich wäre sehr glücklich, wenn Margarete, wenn du uns wieder vielleicht irgendwie an deinem Twitter-Feed teilhaben lassen würdest, sonst genau, muss ich mich immer mit einem anderen Account einloggen. Genau, sonst muss ich mich nämlich immer mit dem Account von meiner Freundin einloggen, um zu gucken, was du so schreibst. Und ich kann es ja auch verstehen, ne? Wenn man dann so einen feministischen Blog oder feministische Kommentare schreibt auf Spiegel Online, hast halt täglich ein paar hundert Pfeifen, so ein paar hundert Atze Schröders, die dir dann wieder schreiben, Regelung, ich will aber nicht durchgeknudelt werden und dann. Ich kann das verstehen, dass man einfach irgendwann keine Toleranz mehr hat und einfach jeden Blog, der nicht positiv eingestellt ist. Aber denk doch an den wunderschönen Diskurs und an die wunderschönen Gespräche, die wir führen konnten, wenn wir wieder entblockt werden. Deswegen Hashtag Unblock Creamspeak, Free Creamspeak, ja, Amnestie für Creamspeak. Ja, ich glaube auch. Wir sollten vielleicht sagen, mal am Amnesty International wenden oder so. Richtig, sagen. So hier, genau. Wir werden zensiert von der... Gefangen gehalten. Nur von Margarete, ausschließlich Margarete, ja. Die Rakete. Genau, 120 Tage Sexsklaven von Margarete Stuck. Okay. Und wir gehen zum nächsten und Thema. Yet again. You just got super blocked. Ja, was ist denn? Haben wir jetzt eigentlich schon was? Haben wir jetzt was zum Wer sind Sie gemacht? Haben wir unser Thema schon irgendwie? Okay, wir versuchen jetzt die Haltung zu wahren und versuchen irgendwie wieder auf das Thema Wer sind Sie zu kommen. Haben wir das schon überhaupt angeschnitten oder haben wir es jetzt endgültig an? Ich kann mich nämlich echt gesagt nicht mehr daran erinnern, was wir am Anfang dieses Takes jetzt. Ich habe gesagt, wir haben es ein paar Mal ich probiert, bin ne? nicht Atze Schröder und das ist schon mal eine ganz klare Stellung. Ach ja, richtig. Stimmt. Dazu, wer ich bin. Also, ja, wer ich bin. Vielleicht reden wir doch mal nochmal so halb über diese ganze Feminismusdebatte. Aber nur die zehn Spitze ins kalte Wasser stecken. Trigger Warning. Genau. Trigger Warning. Feminismusgespräche irgendwie ahead. Don't. Ja, ne, ja, also so viel Gespräch ist da eigentlich nicht. Also, ich glaube, man hat jetzt schon gemerkt, auf wessen Seite wir stehen. Und deswegen, Margarete, block uns doch einfach. Echt jetzt. Also vielleicht hat sie das auch nur gemacht, um uns so richtig zu teasen. Vielleicht. Uns so richtig zu ärgern. Und maybe zu denken, it's part die kriegen of nie raus, game. Was los war. Die lesen nicht mehr meine Tweets. Das ist einfach so wie so ein WhatsApp-Flirt. Einfach so seen. Und dann nicht mehr zurückgeschrieben. Oh. Wir sind bei Wer sind Sie? Und ich weiß auch noch, wer ich bin. Und zwar bin ich jemand, der gar nicht so großen Spaß an der EM hat. Da haben wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen und es hat sich nichts daran geändert. Ich habe jetzt zwei, dreimal Spiele geguckt, neben meiner Freundin, die sehr viel mehr EM guckt als ich und sehr viel mehr Spaß daran hat. Selbst an kläglichen 0:0 Spielen. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass du so weltmüde geworden bist. Das vielleicht einfach, bin ich so unheimlich weltmüde. Vielleicht nein, aber weiß wir müssen einfach nicht, wer ich bin. Genau, wir brauchen eigentlich auch nicht drüber zu reden. Wir haben vergeblich auf noch einen guten Move von Jogi gewartet. Wir haben es auch nicht geschafft, irgendwie uns an diese Trainercam ranzukommen, was wir mäulig letzte Woche angekündigt haben, dass wir ab jetzt irgendwie, keine Ahnung, kommentierte Livestreams von der Trainercam machen. Haben wir nicht geschafft, aber wer weiß, vielleicht wenn wir irgendwann die Macht und den Einfluss haben, können wir mal an diese. Und dann kaufen wir uns die Trainercam nämlich selber. Boah, von den so Italienern ab. So. Ja. Ich habe auch meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe nicht Flucht ins 23. oder 25. Ich weiß noch nicht mal, wie der Film heißt. 23. Jahrhundert. Genau. Mir wurde aber von dem lieben Sänger meiner Band Jens gesagt, das sei ein ganz großartiger Film. Aber ich weiß, dass der Jens manchmal ein seltsamen Filmgeschmack hat und manchmal auf Trash, also gut gemeinten und gut gemachten Trash steht. Oder einfach Dinge, die jetzt einfach trashig wirken, weil sie 30 Jahre entfernt sind. Aber ich werde mir den Film ganz sicher noch angucken. Versprochen. Yeah. Nicht vielleicht bis zum nächsten oder übernächsten Mal, aber irgendwann werde ich diesen Film noch sehen. Ich würde trotzdem vielleicht die Möglichkeit sogar offen lassen, dass wir, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber vielleicht können wir jetzt irgendwie zum Ende dieses Segments nochmal so einen Gastkommentar von Jens einspielen. Wo der irgendwie was zu dem Film sagt, weil ich erinnere mich gestern, der war auch gestern auf der Fete und der hat sehr wirklich, also mit der Passion eines Tolkien-Fanatikers hat er irgendwie diesen Film da dargelegt und uns über die Einzelheiten aufgeklärt und ich fand das schon relativ unterhaltsam und war ein bisschen traurig, dass ich den nicht geguckt habe, aber wir haben dafür John Carpenters Die Mächte des Wahnsinns geguckt. Wir haben Die Mächte was des Wahnsinns geguckt. Was ein klasse Film. Ja, ein richtig guter Film und ich weiß nicht, aber euch so eine Szene bekannt vorkommt. Ihr sitzt mit zwei, drei Kumpels zu Hause und denkt euch, okay, jetzt einen Film anmachen. Und dann fällt kommt ein Axtmörder durch. Das meine ich nicht. Ich meine, und dann überlegt ihr euch einen Film, den ihr das letzte Mal vor 10 Jahren geguckt habt. Und dann ganz selbstbewusst macht ihr den Film an auf euren liebsten legalen Streaming-Portalen und denkt euch nach 5 Minuten, scheiße, ist der Film schlecht. Ah, ja, und dann sagt man, ich meinte einen anderen Film oder man hält die anderthalb Stunden Film durch und versteckt sich. Aber der Film war tatsächlich wirklich gut. Die Mächte des Wahnsinns, auf Englisch In the Mouth of Madness, mit dem Sam Neill, glaube ich, heißt der, von Jurassic Park. Wunderbarer alter John Carpenter Horrorfilm. Lasst euch nicht abschrecken von der Classic Rock Metal Music, die am Anfang und am Ende kommt und einem so ein klein bisschen hinterfragen lässt, warum man diesen Film jetzt sieht. Sehr schöner Film, sehr Carpenter-typisch mit schwebenden Synthi-Flächen. Das ist auch das, du wirst nicht müde, das zu betonen. Ne? Guys, the Synthies, I'm telling you, it's the best. Immer wieder Spaß. Und ich würde sagen, mit dieser kleinen Filmanalyse gehen wir jetzt in unsere erste kleine Pause. If you think our life's been wrong, and you feel the fire is gone, why not take your love Willkommen zurück zu Creamspeak. Unser Thema heute ist, wer sind Sie? Und ich habe eine schöne Geschichte aus der letzten Woche zum Thema, wer sind Sie? Denn es gibt ja einige Menschen, die sich jetzt gerade in Zeiten von EM und Fußball so ein klein bisschen nur oder ein bisschen über das eigene Land definieren. Und ich war letzte Woche in Wuppertal und habe da Gitarrenunterricht gegeben und muss dann immer eine Stunde lang warten, bis ich den nächsten Schüler habe und sitze dann meistens in meinem Auto und seniere vor mich hin und habe dann am Ende der Straße... Beobachte Schulkinder dabei. Wie genau, und ich beobachte Schulkinder dabei, wie sie sich national identifizieren. Und ich habe dann am Ende der Straße ein Haus gesehen und das war voller Flaggen. Also erst die deutsche, dann die nordirische, dann die... Süd oder die richtigen Iren, die irische, oh Gott. Waren alle möglichen Flaggen dort. Und angry Northern Irish people incoming. Diese Geschichte dazu, ich frage mich echt, wie ist es so weit gekommen? Ob das damit angefangen hat, dass der gute Herr eine Deutschlandflagge draußen hängt? Ja, aber jetzt, ich muss jetzt auch noch die irische hinhängen. Ich meine, ne, so irgendwie habe ich dann vielleicht irische Vorfahren. Aber dann dachte sich, ja, das ist ja auch unfair den Iren gegenüber. Und dann sagt die Frau, ja, jetzt musst du aber auch die französische Flagge dranhängen. Und das hat sich dann wahrscheinlich so lange aufgeschaukelt, bis irgendwann sämtliche Flaggengeschäfte im Raum Wuppertal leer gekauft waren. Und es hingen wirklich sehr viele Flaggen an diesem Haus. Und das fand ich einfach unheimlich interessant, wie man zu Political Correctness so unheimlich committed sein kann und sagt, ich muss jetzt auch jedem zeigen, dass ich wirklich jedes Land toll finde. Und wichtig ist, dass Hauptsache alle haben Spaß dabei. Und der Mann fuhr dann mit seinem Auto an mir vorbei und sah total wütend aus. Vielleicht, weil ich keine Flagge am Auto hatte. Möglicherweise. Oder zu wenig. Oder zu wenig. Ja, ich weiß, ich habe keine Flagge das am Auto. Das war eigentlich genau das Gleiche, was du gesagt hast. Aber das, um mal wieder so leicht zum Thema zurückzuführen, nationale Identität. Und wir haben das letzte Mal darüber geredet, dass das zur WM 2006 im eigenen Land noch so eine schöne kindliche Unschuld hatte, mit dem eigenen Trikot rumzurennen, bevor dann die ganzen Rechten und Nationalisten damit angefangen haben, sich darüber zu freuen, dass man jetzt im Land wieder seine Flagge... Bevor Nationalisten erfunden waren. Ja, genau. Da, damals. Na, bevor dann die Rechten, oder nicht die Rechten, oder irgendwer einfach wieder das Ding daraus gedreht hat und gesagt hat... Die Arschlöcher halt. Genau, die Arschen gesagt haben, ja, das ist jetzt... endlich sind wir wieder wer. Und dabei war der Gedanke, da war ja eigentlich, glaube ich, gar nicht so im Vordergrund, dass man sich gesagt hat, jetzt darf ich endlich wieder meine Flagge raushängen. Wurde dann aber leider dazu. Und ja, bei der jetzigen WM sieht man das halt kaum noch. Nur man sieht dann halt, entweder sieht man gar keine Flaggen mehr oder man sieht Leute, die einfach das komplette Auto in Deutschlandfarben zutapeziert haben. Und ja, das finde ich ein bisschen schade. Aber ich muss dann auch sagen, ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr pro und contra in diesem Thema sein, weil es mir auch eigentlich halb egal ist. Denn ich finde es ganz nett, mir die Deutschlandspiele anzugucken, weil ich finde eigentlich alle Spiele langweilig momentan. Aber bei den Spielen, da habe ich wenigstens so ein bisschen Zugehörigkeit und ein bisschen Team. Das ist halt mein Team, weil ich in Deutschland geboren wurde. Aber ja, das geht ja auch total. Es ist ja auch, geht ja auch völlig klar. Aber nationalen Stolz empfinde ich jetzt nicht, wenn Deutschland ein Tor schießt oder Deutschland Weltmeister wird. Das hat mich auch nicht wirklich gejuckt. Ich habe mich gefreut, dass mein Team gewonnen hat. Aber da hörten dann die Glücksgefühle auch auf. Und ich habe bei vielen Leuten immer das Gefühl, dass wenn man sich somit gar nichts identifizieren kann und man vielleicht gar nichts hat, worauf man selber stolz ist, dann ist man wenigstens aufs eigene Land stolz. Auch wenn das so ein Begriff ist, der so ungegenständlich ist, weil worauf bist du denn jetzt stolz? Man hat jetzt als 20-, 30-Jähriger noch nicht, in den meisten Fällen noch nicht wirklich viel fürs eigene Land getan. Ja, genau, das ist ja das Ding, du hast ja auch eigentlich nichts geleistet, das ist halt nur, es ist quasi so dein Birthright irgendwie, was dir mitgegeben wird, dass du halt aus kosmischem Zufall heraus irgendwie als Deutscher oder, weiß ich auch nicht, Ami auf die Welt gekommen bist und dann darfst du sozusagen stolz drauf sein, weil Random Number Generator hat dich ausgesucht. Ja, genau. Ja, es ist halt, es ist ein bisschen so dieser Last Resort, wenn du halt nichts, genau was du gesagt hast, ne? Wenn du nichts anderes hast, dann nimmst du halt das. Habe ich sogar tatsächlich mal mich in einer Hausarbeit, die ich für mein, so eins der wenigen Dinge, die ich mal für mein Studium gemacht habe, gefühlt, habe ich mich mal mit auseinandergesetzt. Da ging es zwar, das Thema war ein bisschen weiter gefasst, es ging eigentlich ein bisschen um was anderes, aber letzten Endes waren da ein, zwei interessante Theorien, die ich mit drin hatte, also die ich quasi zitiert habe, wo es auch darum ging zu sagen, dass halt Kultur und was dazugehört, also ne, irgendwie Landesgeschichte, Sprache, Brauchtümer, irgendwie Kodex, Sitten, ne, Gewandungen und so, das volle Programm, dass das alles sozusagen so ein, dass es dazu beiträgt, dass es dir Selbstvertrauen sozusagen gibt und einen gewissen Selbstwert auch, weil du halt irgendwie sagen kannst, du identifizierst dich damit und baust dadurch ein bisschen so deinen Selbstwert auf. Also gerade dann, wenn du erwachsen bist und wenn nicht mal die Eltern sagen, so, oh, du bist aber toll oder so, ne? Dass das dann so ein bisschen deine Quelle ist. Und dass deswegen zum Beispiel halt gerade die Leute, die sich so stark mit ihrem Land identifizieren, weil die vielleicht eben sonst nichts haben oder so, das ist gerade so ein komisches Hintergrundrauschen. Ist das bei dir oder ist das bei mir? Nee, bei mir nicht. Aber führen wir den Gedanken doch wirklich mal zu Ende. Dieses Ach so, ganz kurz. Genau, dass die Leute, ganz kurz, die Leute, die sich damit so stark identifizieren, dass die dann immer quasi umso allergischer drauf reagieren, wenn eine Bedrohung für diese Kultur, also eine vermeintliche Bedrohung für diese Kultur und diese Werte irgendwie bestehen. Also wie zum Beispiel Refugees are coming into our country, so, ne? Die machen unsere Kultur kaputt, wir dürfen bald kein Weihnachten mehr feiern. Oh mein Gott, ne? Mein Selbstwert, ne? So. Ja, genau. Allein einfach die Angst davor, dass das wegfallen könnte, weil das so das wenige. Überfremdung. Oder vielleicht das einzige ist, über das man sich identifiziert. Ich meine, Identifikation funktioniert ja nun wirklich meistens über Abgrenzung oder Zugehörigkeit. Ja, und, genau. Und wenn einem das jetzt weggenommen wird, dann, ja, dann entsteht da natürlich Angst. Und ich muss uns auch heute entschuldigen. Wir sind heute ein klein bisschen lethargisch und langsam. Wir haben gestern mit einigen Freunden meinen 30. Geburtstag nachgefeiert. Und nachdem dann einige Trinkspiele gespielt wurden und der Alkohol immer mehr floss, sitzen wir heute ziemlich verkatert und ratlos hier und haben uns dann natürlich mit einem schönen Thema, wer sind Sie, auch gut was aufgeheizt. Aber wir geben jetzt unser Bestes und ziehen das Ding durch. Ach ja. Ja. Oh, ich hab noch was Tolles, genau. Was denn? Zwar habe ich wieder ein wunderschönes Beispiel dafür, wie es die Deutschen doch immer wieder schaffen, eigentlich tolle Ideen so unheimlich uncool zu gestalten, dass keiner mehr Bock darauf hat. Indem sie von Atze Schröder bewerben lassen? Ja, erstmal das und dann einer meiner Gitarrenschüler hat mir erzählt, der ist, glaube ich, 13, 14, dass die bei sich an der Schule den Boys Day hatten, also den Jungstag. So. Ah so, also quasi wie Girls Day, nur halt Gender, genau, also irgendwie, keine der Ahnung. Boys Day. Und jetzt kommt das, ich glaube, das ist hier Creamspeak, ihr Podcast für Gender Aficionados. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen triggert, muss ich sagen. Was ist denn mit dem Gender Void Shrimpkin Day? was ist denn mit dem Gender Void Day? Auf jeden Fall, der Boys Day sieht folgendermaßen aus. Ich führe das alles auf den Kater zurück und auf Aspirin-Komplex. Ich habe nämlich meine Freundin. Ohne Spaß, also das ist wirklich, muss ich sagen, das ist schon grob fahrlässig, dass ihr deine Freundin da so Aspirin-Komplex irgendwie vor der Aufnahme irgendwie in die Ich wurde gedopt. Eigentlich fällt schon unter das Rauschmittel. Also meine Freundin, nachdem ich sie um eine kleine Kopfschmerztablette gebeten habe, hat mir dann natürlich den Hammer Aspirin-Komplex eingeschenkt. Und deswegen sitze ich hier schwerst benebelt in meinem Arbeitszimmer. Aber zurück zum Boys Day. Diese Folge von Creamspeak wird Ihnen präsentiert von Aspirin-Komplex. Aspirin-Komplex. Der Boys Day. Sieht folgendermaßen aus. Die Jungs. Kannst du noch mal ein paar Mal Boys Day sagen? Boys Day. Das hört sich jedes Mal bei jedem Mal besser an. Boys Day. Ach, schon alleine der Name. Happy Boys Day. Boys Day. Happy Boys Day. Der Name Boys Day ist grauenhaft. Auf jeden Fall, die Jungs werden darauf vorbereitet, irgendwann mal in einen Beruf zu gehen. Und warum nicht mal Berufe ausprobieren, die eigentlich nur von Frauen ausgeübt werden? Und jetzt halte ich fest, zum Beispiel Kindergärtner oder Grundschullehrer. So, das ist also, heutzutage wird das jetzt wirklich mit einem Frauenberuf assoziiert und vielleicht ist es ja statistisch auch so, aber den Jungs dann nochmal ganz klar vorzuhalten, dass das nur Frauen machen, würde bei mir als 10-jähriger Jugendlicher, bei mir hätte das eher bewirkt, dass ich dann sage, ich fand das ja eigentlich immer ganz interessant, aber jetzt finde ich es uncool. Und das dann auch noch Boys Day zu nennen, das ist... Die Deutschen haben es einfach raus. Du verstärkst irgendwie die Idee, dass es halt Frauenberufe sind, indem du halt explizit betonst, dass es Berufe sind, die normalerweise eher öfter von Frauen ergriffen werden und dass deswegen die Jungs das auch machen. Richtig, genau. Und dieses ganze dieser Gender Identity Komplex wird dadurch noch so unheimlich größer und verhärtet, indem man den Jugendlichen dann mit 13 auch noch sagt, und die wissen damals, kein 13-jähriger Junge denkt sich, ja, Grundschullehrer würde ich ja gerne machen, aber das ist ein Frauenberuf. Bis zu dem Punkt, wo es beim Boys Day angesprochen wird. Und man hätte es doch so viel cooler, man hätte es doch so viel cooler machen können. Man sagt dann einfach, ja, heute ist einfach Berufstag und schau doch mal, was es noch so gibt, gerade ne, in Berufen, wo vielleicht weniger Männer arbeiten. Weil ich muss es, glaube ich, kurz mal vielleicht mal richtig stellen oder so. Wir sind jetzt nicht offended, dass es Boys Day heißt. Wir glauben einfach nur, oder gehe ich mal davon aus, dass wir beide dieselbe Position haben mal wieder, dass man es eleganter Richtig. Und effektiver, effizienter hätte lösen können. Es geht nicht darum, dass sie sagen so, oh mein Gott, Boys Day, Girls Day. Jedes Mal, wenn ein Geschlecht benannt wird, ist es eigentlich, wie sagt man das? Schlimm. Also noch einmal, für die Leute, die höchstwahrscheinlich vorgespult haben oder jetzt erst einschalten, indem sie sich im Podcast anhören und einfach ist nicht besser irgendwo nach 30 Minuten anfangen. Wir sind wirklich stark verkatert und das Problem ist, wer nur einer verkatert, könnte sich ein bisschen zurücknehmen und den anderen reden lassen, aber... Das ist schon okay, wir müssen jetzt nicht, das ist ja grauenhaft, die Leute wollen uns nicht dazu zuhören, nicht wie wir darüber... Genau, geil. Genau. Also, wir waren beim Boys Day. What did he just say, man up? Oh mein Gott. Und ich muss genau das Gleiche sagen. Es ist einfach wieder mal so fürchterlich unelegant gelöst und ja, vielleicht auch wieder einfach unheimlich langweilig. das reizt jetzt ja nicht, der Anreiz zu sagen, oh, jetzt schaue ich mir vielleicht doch mal den Grundschullehrerposten an, aus dem Grund, weil das normalerweise nur Frauen machen, ist jetzt nicht der Aufhänger, mit dem man 13-jährige Jungs auf seine Seite bekommt. Also nochmal ganz kurz an die ganzen Werbemacher und an die Schulämter, ja. Wenn ihr 13-jährige Jungs rumbekommen wollt, Punkt, Punkt, Punkt, ja. Cream Speak. Genau. Wenn ihr die Cream Ager so richtig auf eure Seite bekommen wollt. Oh Gott. Also, um das Thema abzuschließen, Boys Day, ganz fürchterlicher Einfall. Also die Idee dahinter ist mal wieder wunderbar. Ich überlege aber gerade, was haben wir denn damals gehabt? Weil wir hatten auch schon Ding. Also ich glaube, Girls Day gab es dann auch irgendwann. Und die sollten dann Jungsberufe machen. Nee, ja, ich glaube, wir sollten irgendwas machen, keine Ahnung. Die Schweine sollen überhaupt arbeiten. Ich glaube, es war wirklich damals total, dass wir wurden total oppressed eigentlich, weil ich glaube, die Mädchen waren tatsächlich die einzigen, die sowas hatten, so einen Tag, und wir Jungs hatten nicht so einen Tag und mussten irgendwie in der Schule bleiben, und es war eigentlich, also, soziale Ungerechtigkeit auf allerhöchstem Niveau. Aber es gab trotzdem so einen Tag, und ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das war irgendwie so Mutter und Töchter, Vater und Söhne Tag oder irgendwie so ein Eltern-Kind-Tag, und ich glaube, da war auch der Witz, dass du bei deinen, sozusagen einen Tag bei deinen Eltern im Beruf irgendwie mitmachst oder halt da. Also bring your daughter to work day, oder? Ja, genau, so ungefähr. Ja. Und dass du halt dann so einen Bericht drüber schreibst. Und bei mir war es halt so, also meine beiden Eltern waren zu dem Zeitpunkt beide freiberuflich und ich arbeitslos. Die haben wo gearbeitet, aber das war nicht so wirklich. Und dann bist du mit deinem, Vater ein bisschen über den Kiez gerannt. Ich bin auf die Rennbahn gegangen. Bisschen Bier kosten, ne, genau. Bisschen betteln, Flaschen sammeln und gute Jokes wieder am Start. Ich war dann bei, das war so tatsächlich relativ interessant. Ich war bei einem meinem besten Kumpel damals mit, und die Mutter von dem hat gearbeitet im Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Und ich weiß nicht genau, ob die jetzt eher da chemisch unterwegs war oder ich weiß nicht genau, was genau ihre Nische war. Ich glaube, das war sogar hier Tropeninstitute, glaube ich, die Abteilung, wo die irgendwie an Malaria-Mücken und sowas. Ach so, und da nimmst du deine Tochter mit? Deinen Sohn. Okay. Und den Freund von deinem Sohn. das war aber tatsächlich ganz cool. Wir haben da halt so ein bisschen irgendwie, weiß nicht, unsere Bakterien in eine Petrischale gepackt und ihn dann ein bisschen wachsen lassen und ein bisschen flüssigen Stickstoff auf dem Flur ausgekippt und so. Das war schon eine coole Nummer auf jeden Fall. Aber das war halt auf jeden Fall, mein Punkt war sozusagen, wir hatten auch so ein Ding und das hatte keine Konnotation mit Boys, Girls, dies, das, und das macht auch wenig Sinn. Genau, es stößt die Leute, und ich kann jetzt auch einfach, um das mal sozusagen, der 13-jährige Junge, den ich da sitzen hatte, der fand das auch nicht cool, das war eher wir hatten Boys Day, das spricht sich nicht cool aus, das erinnert mich immer an die eine South Park-Folge, wo Butt out, nicht mit dem Rauchen anfangen, und das Erste, was die Jungs dann im Anschluss machen, ist sich Zigaretten kaufen und rauchen, weil es so unheimlich uncool war. War bei uns original genauso. Das ist das Ding, da gab es auch so eine komische, so einen Wettbewerb damals. Ich glaube, das war alles noch nach deiner Zeit. Das gab's bei so scheiße gab's. Nee, ich weiß, glaube ich, ganz genau, was du meinst. Du meinst dieses Don't Start, dieses Ding. Ja, be smart, oh, don't ja, start. Und genau, mein Freund. So ist das, be smart, don't start. Und wir sind wirklich, das war genau das, was du eben erzählt hast, war einfach so, wir waren einen Tag in diesem Scheiß, du wurdest ja dann verpflichtet, da mitzumachen, also du konntest dir das nicht aussuchen, ne? Wir haben einen Tag in diesem Contest drin, so, was machen die coolen Jungs aus der Klasse, die holen sich irgendwie, keine Ahnung, der ältere Bruder besorgt eine Packung Kippen, die stehen alle irgendwie nach Schulschluss da 20 Meter von der Schule weg und alle Riesenkreis und rauchen halt irgendwie eine, so, ne? Ich fand das damals schon unglaublich dämlich, aber das ist natürlich genau der Effekt, den du damit erzeugst, wenn du es verbietest. Und soll ich mal was Schönes sagen? Ja, bitte, sag mal was Schönes. Wer diese Aktion Be Smart, Don't Start finanziert und angefangen hat? Oh, jetzt kommt's. Philip Morris, Marlboro, etc. Das heißt, genau. Das muss ich jetzt bin genau, ich mal genau, dran. Genau. Mach mal Fact-Check. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es Philip Morris war. Und das ist auch eine wunderbare, perfide Strategie, weil genau das habe ich mir nämlich beim Boys Day, und da dachte ich nämlich auch an diese Zigarettennummer, genau das passiert. Du bringst die Leute, Jugendliche in der Pubertät, ja, wenn Erwachsene versuchen, cool zu sein vor 13- bis 16-Jährigen, ja, dann erreichen die genau das Gegenteil von dem, was sie haben wollen. Oder in diesem Fall erreichen sie vielleicht genau das, was sie haben wollen, nämlich, dass sich die 13-Jährigen erstmal Zigaretten kaufen. So. Und hast du schon fertig gefact-checkt? Ich bin gerade hier drin, es sind unglaublich viele Sponsoren und sowas. Es ist aber auch AOK, bla bla bla, Land Baden-Württemberg. Also ich meine. Es ist eine Stiftung, die dahinter steckt. Warte mal, Institut für Therapie und Gesundheit. Jetzt guck mal, das ist richtig live investigativer Online-Journalismus, den wir hier richtig machen. Also, decken auf. Wir decken auf. Creamspeak investigativ. Vielleicht sollten wir eine neue Rubrik draus machen. Nord, gemeinnützige GmbH, aha. Kiel sitzen die, okay. Institut für. Publikation. Aha, wahrscheinlich haben die auch noch dann so finanzierungslose Forschung und sowas. Rauchen erzeugt doch keinen Krebs. Nachher ist es einfach total legit. Impressum. Ja, erzähl mal weiter. Ich muss mich konzentrieren. Genau, du fact-checkst noch ein bisschen. Und genau. Ja, und wir sind jetzt, ich meine, Identifikation auch, das funktioniert natürlich auch ganz toll mit dem Rauchen. Ich hatte mal eine Bekannte und ich glaube, die werde ich jetzt auch so nicht wiedersehen und kann deswegen auch ganz frei öffentlich im Internet darüber abreden. Genau, und die hatte mir oder uns damals auf einer Party erzählt, dass sie mit dem Rauchen angefangen hat, damit sie in der Pause mit ihren Kollegen reden kann. Das fand ich auch ganz stark. Und das war auch als Kommunikationstool, genau, sozusagen. Genau, aber das ist ja tatsächlich. Ich habe damals mit dem Rauchen angefangen, ich weiß noch ganz genau wie. Und zwar hat ein alter Schulfreund, dessen Eltern Diplomaten waren, hatte aus Jakarta Zigaretten mitgebracht. So eine richtig ganze Stange. Und das waren ganz tolle Kinderzigaretten. Die waren nämlich süß. Die waren ganz zuckrig am Filter. Und das hat so richtig Spaß gemacht, die zu rauchen. Oh, okay, ja. Nice. Das, so richtige Ratten. Ja, wirklich so ein richtiger Kinderfänger. Ja, und dann danach dann ab und zu mal Taschengeld ausgegeben, dem Papa Kippen geklaut. Ja, habe ich gemacht. Übrigens, sorry, schäme ich mich immer noch für. Ganz schlimm. Kurzer Zwischenstand von meiner Recherche. Also ich bin jetzt hier bei der Seite von der Stiftung, die das finanziert oder die dahinter steckt. Und hier steht bei Förderung Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Deutsche Krebshilfe, Deutsche Herzstiftung, AOK, Bundesverband Deutsche Lungenstiftung sowie zahlreiche weitere öffentliche und private Institutionen. Das klingt so, als würden sich da die ganzen Tabakkonzerne drin verstecken. Aber das ist ja alles, ich meine, wir können ja jetzt viel labern. Wenn ich jetzt nichts finde, ist natürlich... Das ist blöd. Ich bin mir aber ganz sicher, dass ich auf dem Plakat... Wir machen es folgendermaßen. Das ist meine Hausaufgabe für nächste Woche. Ich versuche rauszufinden, was Be Smart Don't Start... Be Smart Don't Start. Was die für Dreck am Stecken haben. Und wenn die keinen Dreck am Stecken haben, dann erfinde ich einfach irgendwas und starte eine kleine Schmutzkampagne. Genau, das sollten wir so machen. Weil das ist irgendwie wieder die dümmste Idee, das ist wirklich genau dasselbe Ding wie dieses, denken Sie jetzt nicht an einen blauen Elefanten, weißt du, es ist einfach so, beschäftige dich jetzt mit dem Nichtrauchen, fang bloß nicht mit dem Rauch an, bloß nicht rauchen, das ist genau. Ich wusste gar nicht, dass man als 13-Jähriger schon rauchen kann, aber scheinbar gibt es Leute, die das machen. Oh, well, guess I'm doing that too now. Ja, aber um jetzt dann doch mal den Boys und No Smoke Day abzuschließen, ganz grauenhafte Idee, wenn ihr Erwachsenen irgendetwas für Jugendliche cool machen wollt, ja, dann fragt doch vielleicht einfach erstmal ein paar Jugendliche, also wirklich coole Jugendliche und nicht die Leute, die freiwillig mit euch reden, sondern die erst 3-4 Mal, die Jugendlichen, die 3-4 Mal Nein sagen. Dieser leichte rapey Unterton. Also nicht die Freiwilligen überreden, nee, ihr müsst ihr schon ein bisschen dazu zwingen. Die wollen ein bisschen gehauen werden. Und genau, vergesst es einfach. Immer dann, wenn ihr meint, eine Kampagne wäre cool für 13-Jährige, ihr ganzen 50 Jahre alten Werbeheinis, ja, macht genau das Gegenteil. Nennt eure Kampagne Start, stellt euch auf die Bühne und redet einfach so cool, wie ihr glaubt, wie ihr seid und raucht dabei. Und ich verspreche euch, kein einziger Schüler wird je in seinem Leben eine Zigarette anfassen, wenn die sehen, dass sie dann alte Werbespießer werden wie ihr. Am besten ihr engagiert noch so einen abgehalfterten Musik-Act, von dem ihr glaubt, dass es irgendwie super cool ist für die Jugend. Genau. Tic-Tac-Toe oder die dritte Generation und die rappen dann einen coolen Rap dazu, warum es geil ist zu rauchen. Und ich verspreche euch, keiner fängt an zu rauchen. Absolut, das glaube ich. Und dann macht ihr das danach auch noch. Und dann rappen die auch noch für den Boys Day, ne? Und sagen, wie scheiße das ist, Kindergärtner zu sein. Und bauen das in so total lustige, so wie Deutschrap halt meistens ist, wenn er sich ernst nimmt. Und ich schwöre euch, ein Jahr später habt ihr 50% zu 50% weibliche und männliche Kindergärtner. So, gut, das war jetzt das Wort zum Sonntag. Ich wollte jetzt gerade mal, ich bin diese Woche derjenige, der versucht, aufs Thema zurückzukommen. Und zwar ist ja unser Thema diese Woche, wer sind Sie? Und ich habe mich gerade gefragt, Rauchen hat ja schon, also gerade wenn du quasi, gerade wenn du anfängst mit dem Rauchen, also ich sag mal, das ist ja für die meisten einfach irgendwann in der Schulzeit, ne? Also dann, wenn Be Smart, Don't Start anfängt, ungefähr dann fangen 90% aller Jugendlichen an zu rauchen. Ja, auch seltsam, dann. Ne? Kurios. Und das hat ja dann damals, es geht ja, das ist ja wie bei allen Lastern, sage ich mal, allen Drogen im weitesten Sinne, es geht ja erstmal nicht um den Geschmack oder um den Genuss, sondern es ist halt eigentlich eine Identifikationsfrage und eine Coolness-Frage, weil du halt damit ein bisschen der Outlaw bist, ne, der das Verbotene macht und so. Und genau, und umso schlimmer es wird und umso mehr Bilder von abgefallenen Zähnen, die sind jetzt übrigens überall auf den Tabakpackungen drauf, und umso mehr das zeigt... Ein Kind kann sich nicht vorstellen, dass es das bekommt. Die Kinder sind unsterblich. Ach, jedes Kind glaubt ja an die eigene Unsterblichkeit. Man hat sich da noch nicht... Ja, glaube ich immer noch. Ja. Also bis ich habe mir auch noch nie was gebrochen. Also ich glaube, bis ich mal irgendwie richtig böse auf die Schnauze fliege, liege, glaube ich, immer noch fest daran, dass mir nichts passiert. Genau. Und das ist... deswegen braucht ihr da auch nicht mit Abschreckmaßnahmen zu kommen. Das nährt eher noch das ganze mystische und Outlaw-Dasein von jugendlichen Rauchern. Ne, weil es ist so verboten und es ist gefährlich und man kann... Ja. Genau, aber ich denke dann, irgendwann hast du ja diese Phase sozusagen hinter dir gelassen. Aber es ist ja dann trotzdem, also ich weiß es nicht, da muss ich dich vielleicht fragen, weil ich bin ja selber nicht Raucher. Also du hast ja, es hat ja trotzdem doch einen Identifikationsfaktor, ja, oder? Darüber, über diesen Identifikationsfaktor, da eigentlich die gesamte... Zigarettenwerbung vielleicht bis in die 90er oder 2000er. Ja, total. Das ist ja der Marlboro Cowboy. Du bist der Marlboro Cowboy, ist ja der. Du bist ja der Marlboro Cowboy, ja. Oder halt irgendwie jetzt sind es halt nicht mehr Marlboro Cowboy, jetzt sind es halt nur noch, genau wie bei Jägermeister, jetzt sind es halt nur noch lachende 20, genau. 30-somethings, die irgendwie auf Festivals rumhängen. Und kurioserweise, das finde ich immer so geil bei Jägermeister, dass die. Dass es einfach so unglaublich zivilisiert immer irgendwie abgeht in diesen Und ist genau, so als wenn die Tee trinken. Wisst ihr was, Kinder? Wir haben uns jetzt mal so 3 Flaschen Jägermeister zu viert reingestellt und irgendwie, wir bauen jetzt mal so einen Hirsch. Wir bauen einfach mal so einen Holzhirsch irgendwo in der Wiese. Wir haben ein bisschen eine gute Zeit. Also ich weiß nicht, ob das dann irgendwann, wenn du halt genug Jägermeister getrunken hast, ob du diesen Punkt erreichst, wo du so Visionen, so göttliche Visionen hast, wo man besonders kreativ dann anfängst, Hirsche zu basteln, ja. Oder sowas. Und dann das auch wieder kannst und wieder nüchtern bist. Aber, da kann ich tatsächlich auch noch mal eine lustige Anekdote erzählen. Und zwar, also Stichwort Jägermeister und Drogen und irgendwie, wie sich so gerade Konzerne oder Firmen, die so harten Alkohol verkaufen, wie die sich in der Öffentlichkeit positionieren. Und zwar gab es mal eine oder gibt es immer noch eine Veranstaltungsreihe, die, ich habe hier schon wieder so komischen Background-Sound, das ist immer, wenn du leise bist, geht, glaube ich, echt dein Mikrofon hoch. Ich glaube, vielleicht sollte ich einfach mal bei Creamspeak das ständig an, wieder ausmachen. Ja, mach vielleicht Aktivierung, auch, vielleicht genau. Okay, gut, dann ich erzähle weiter. Also, diese Veranstaltungsreihe, und zwar gibt es ein Ding, das nennt sich Rock'n'Roll Wrestling Bash. Und es ist halt so eine Art Live-Wrestling-Show mit Live-Band und irgendwie so ein bisschen Metal und auf die Fresse und ein bisschen irgendwie Comedy und einfach Party und ne, sowas. Und ich war da mal, beziehungsweise wir hatten mal die Chance, oder wir waren mal im Gespräch mit meiner Band, dass wir da quasi diese Tour mit begleiten und irgendwie mitfahren und dass halt diese Live-Bands sind, ne? Was natürlich super geil gewesen wäre. Die haben halt irgendwie 11 Shows, Club-Shows in Deutschland und so. Und das ist schon eine größere Nummer, vielleicht nicht ganz so groß wie in Amerika, aber halt schon cool. Und das Ding war aber, das war halt so eine Geschichte, wo du als Band dann selber kein Geld für kriegst, also keine Gage und auch kein Spritgeld oder irgendwas, sondern du musst halt selber, also du musst quasi bezahlen dafür, dass du da spielen darfst. Also wirklich Pay-to-Play irgendwie, und das war halt echt, das war eine ordentliche Hausnummer pro Abend, und das hätten wir einfach nicht stemmen können. Wir wollten aber trotzdem mitmachen, und dann hatten wir irgendwie einen verzweifelten Versuch gestartet und versucht, einen Sponsor zu finden. Gesagt, vielleicht kann man ja das irgendwie... Ja, vielleicht kriegst du da irgendwas, was dazu passt, keine Ahnung, wir hatten alles mögliche, wir hatten irgendwie, ja, Bier war, glaube ich, gab es schon ein Ding, das ging dann irgendwie nicht mehr, aber wir haben irgendwie mit Schnaps, Tequila, Jägermeister haben wir angeschrieben, Pueblo, Tabak, alles, was du im weitesten Sinne, wie Tabasco sogar, ne, was du irgendwie im weitesten Sinne mit Wrestling oder so vielleicht in Verbindung kriegen kannst, und das war, glaube ich, tatsächlich Jägermeister, da haben uns die Leute dann zurückgeschrieben, es gab aber auch Antworten von anderen Firmen in ähnlichem Tonus. Sagen sie, ja, Nee, also wir irgendwie würden ungern, dass wir hätten das ungern, dass unsere Marke mit Gewalt und Exzess und so assoziiert wird. Ja. Wo ich mir einfach denke, so, also verlogener geht's doch gar nicht. Ich meine, klar, du musst jetzt keine kotzenden Festivalbesucher zeigen in der Werbung. Aber es wäre so. Aber ich meine, Jägermeister ist doch wirklich das Getränk, irgendwie, was du prototypisch im Kopf hast, wenn du dir bei so einer Barschlägerei irgendwie so einen halb besoffenen Typen mit Kotze auf dem T-Shirt irgendwie vorstellst, der so die Flasche an der Wand kaputt haut und dann irgendwie seinem Nachbar über den Kopf. Und dabei ist Jägermeister so ein für eine Kneipenschlägerei auch noch super eklig. Ich meine, so ein Whisky, den hast du dann halt, der desinfiziert ja noch irgendwie die Wunden. Genau. Aber so ein Jägermeister verklebt alles und du denkst dir, und am Ende schlägt sich auch keiner mehr und denkt nur, und alle stehen aneinander rum und reiben sich einfach nur oder fragen sich gegenseitig nach Handtüchern und keiner schlägt sich mehr. Nee, Jägermeister ist auch ein ganz komisches Universum und die verfolgen in der Werbung ja genau das gleiche Feelgood-Gefühl, wie es Teesorten, Wasser wird jetzt auch verkauft mit Wir-Gefühl und Spaß wirklich, und ne? Jugendlich. Alles. Oder Damenbinden oder ja sogar Inkontinenzbinden haben eigentlich das gleiche Thema wie Jägermeister. Du musst menscheln. Es geht ohne Menschen. Das ist ja, so, glaube ich, jetzt seit ein paar Jahren jetzt schon so in der Werbung. Also es ist wirklich mittlerweile, ich weiß nicht, es gab immer diese, was heißt das, IBM oder sowas, die so, wir helfen ihrem Unternehmen, den Druckpapieraufwand für 30% zu reduzieren oder irgendwie sowas. Ne? Selbst da hast du jetzt wahrscheinlich so glückliche, ich glaube, Apple irgendwie Sekretäre, die dann so da durchs Backflips durchs Büro machen und so, endlich habe ich mehr Zeit für meine Familie, seit dieses Unternehmen den Druckaufwand irgendwie verringert. Und wir schützen die Natur. Ja, aber das ist ja immer, auch es ist ja Corporate Identity, das ist ja genau der Scheiß. Da sind wir ja wieder bei Identität. Ja, aber das ist ja der Witz, weil einfach manche Konzerne sind einfach böse. Richtig, genau. So. Und Apple hat ja damit angefangen, mit dem, okay, bei uns springen die Leute aus den Hochhäusern, weil sie zu viel arbeiten und traurig sind und uns ist das egal, also hängen wir Netze an die Häuser, damit sie gefangen werden. War das nicht H&M in Bangladesch? Nee, das war, glaube ich, wirklich Apple und wie heißt nochmal der Zulieferer von denen? Foxconn oder so? Ich bin mir nicht sicher. Aber Qualcomm. Ganz, ganz traurig. Ja, und dann wird immer mit Apple mit so einer kleinen Pianomusik oder so eine kleine schöne Akustikgitarre und dann wir bei Apple. Bla, bla, bla, bla, bla. Eine Uhr für 400 Euro ist absolut okay, während sich Japaner aus Fenstern stürzen. Aber weißt du, da bist du wahrscheinlich dann wieder das hat damit zu sagen, wieder den Full Circle jetzt einmal gemacht, sagen, da bist du dann wieder bei Wiesenhof mit Atze Schröder, die einfach ihr Bad Guy-Image genau. Ich glaube auch Wiesenhof, die sitzen in so einem schwarzen Obsidianturm, wo oben drauf, so eine Vulkaninsel. Genau, auf einer Vulkaninsel, wo oben drauf ein Huhn aufgespießt ist, ein großes. Und genau, und die sitzen mit schwarzen Roben da. Ein tentakeliger Davy Jones immer permanent auf so einer Orgel spielt. Genau, und dieses Wiesenhof-Imperium, vielleicht waren das Wiesenhof-Leute da bei dem Gina-Lisa-Video, die da. Okay, ich glaube, das müssen wir rausschneiden, sonst kommen die ersten Anzeigen. Okay. Wir können es beepen, genau. Da hat es noch ein bisschen mehr Bad Guy. Oh, stimmt, genau. Wir müssen es ja auch irgendwie identifizieren. Corporate Identity Creams. Nehmen wir diesen Podcast hier machen. Okay, und mit diesem Corporate Identity gehen wir jetzt zu dem nächsten Uncorporate Thing Ever, und zwar Royalty Free Music. Und ich wünsche mir den nächsten Song. Und ich spiele euch jetzt vor The Geek X VRV. Do me a favor. Oh, thank you. Should I not? Go. This way, go on. Herzlich willkommen zurück zu Creamspeak. Das waren gerade The Geek X VRV Bindestrich Do Me a Favor. Und ich finde persönlich, das hat so ein bisschen so einen leichten Touch von C2C, falls jemand von euch kennt. Das sind so französische DJs, die auch irgendwie mal gesagt haben, wir produzieren jetzt ein bisschen Mucke und machen, samplen ganz viele Dinger und ganz viele Schnippel und sowas und packen das zusammen. Ist auch so ein bisschen leichter Bluesy, R&B, Hip-Hop-Vibe. Sehr cool. Ich muss eben gerade lachen, als ich das bei YouTube angeguckt habe. Ich weiß nicht, ob du das quasi dieses Visualizer-Video dazu kennst. Das ist so, da ist im Hintergrund so ein Elias Mbarek-Verschnitt mit so einem Bandana drauf. Sieht ziemlich edgy aus. Der hat auch eine Malbuch. Ach ja, genau, stimmt. Ja, genau. Da wären wir wieder. Ja, das habe ich gerade hier direkt neben mir auf. Genau. Ich würde sagen, in unserem letzten Block fangen wir jetzt mal. Lass mal Rubriken. Genau, machen. Unsere Rubriken. Ja? Ja, ein kurzer Blick zurück. The Cream of the Week. Genau, neue Rubrik heißt Cream of the Week. Cream of the Week. Und meine Cream of the Week war ja eigentlich das Wiesenhof-Verbrechen. Also war schon super. Genau, creamy. Das war schon auf jeden Fall sehr wert, besprochen zu werden. Deswegen musst du jetzt deine Cream of the Week loslassen. Oh, bitte nicht. Ich habe, ich weiß gar nicht, wie die Cream of the Week hat. Wahrscheinlich ist die Cream of the Week ist unser Twitter-Account, aber den haben wir eigentlich auch schon gegeben. Ich glaube, wir haben in der letzten Woche einfach viel zu viel normale und gute Social-Dinge gemacht, anstatt den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und Netflix zu gucken. Möglicherweise auch, ja. Also ich war tatsächlich auch irgendwie arbeiten und so. Ja, ich finde es einfach, also nachrichtenmäßig Cream of the Week. Wir haben natürlich die ganzen, also klar, ne, Brexit brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, beziehungsweise irgendwie, ich habe jetzt schon so viel drüber geredet, ich habe jetzt keine Lust nochmal drüber zu reden, weil das war jetzt so die obvious. Ja, stimmt, darüber redet man. Blockbuster-Story für mich, dann, der letzten Woche. Da möchte ich was zum Brexit loswerden. Es gibt jetzt auch Regret, also der Regret vom Brexit. Ah ja. Und ich denke einfach, es macht ja immer so viel Spaß, den Finger zu zeigen und sagen, haha, ihr seid selber schuld, ihr wolltet raus und jetzt kommt ihr nicht mehr rein. Und die einen sagen, ja, ich wusste ja gar nicht, was passiert. Aber damit spielen wir doch jetzt wir als normale Menschen doch echt den Nationalisten wieder in die Hände. Denn das Schönste, was denen passieren kann, ist doch, dass sich die normalen Leute, und wenn wir auch einfach unterschiedliche Meinungen haben, und es gibt bestimmt Leute, die einen guten Grund dafür haben, auch die Jüngeren, die sagen, ja, ich möchte gerne raus aus der EU und die nächsten Jahre möchte ich, ne, dass England unabhängig ist in diesem Fall. Aber die Nationalisten freuen sich darüber, wenn wir normalen, guten Menschen, wir sind die Guten, denkt immer daran. Wenn wir uns in zwei. Also, falls noch nicht mitbekommen, wir genau, sind die noch, Guten. Noch einmal ganz also kurz. Creamspeak und die Hörerschaft auch. Solange uns nicht blockt auf Twitter, sind wir alle die genau. Guten. Genau. Und meine Creme der Woche ist, respektiert die Meinung der anderen. Es war ein demokratisches Verfahren und es gibt Gründe dafür und dagegen. Und natürlich gibt es immer Leute, die sich nicht genau ansehen, was passiert und Protest wählen und ähnliches. Aber macht nicht den Fehler, und zeigt mit dem Finger auf andere und freut euch am Ende noch darüber, über die Misere, in der jetzt manche Leute stecken. Denn ja, eh, also das ist für mich auch so ein Ding, wo ich einfach sage, so, also weißt du, die Message ist auch so ein bisschen, geht halt wählen, ne? Wenn was ist. Ich meine, es gab ja dieses Ding, was ich ja eh schon irgendwie, also sowohl erschreckend als auch irgendwie absehbar fand, war halt einmal diese Altersstatistik, dass halt die alten Leute, dass sie alle Leave gewählt haben und die Jungen Remain, so war auch irgendwie klar. Trotzdem scheiße. Und du merkst, so, was sie sagen, so die Gefahren einer überalterten Gesellschaft. Genau. Da werden wir Deutschen auch noch richtig viel Spaß mit haben. Hashtag haben wir ja purge schon. The elderly. Hashtag purge the elderly. Finde ich sehr gut. Was soll ich jetzt sagen? Genau, aber das ist nichtsdestotrotz, die Wahlbeteiligung war ja auch einfach bei den Jungen nicht, also nicht so, oder beziehungsweise hätte wer mehr gegangen, sozusagen. Das stimmt, ne? Aber ich denke, was... Das ist halt so ein Ding, wo ich denke so, ja, Kinder, so geht halt, ne, wenn ihr halt nicht die Arschkarte ziehen wollt, dann involviert genau. euch. So wie wir, ne, startet einen Podcast. Genau, und redet einfach mal, seid mal richtig verkatert eine Stunde lang über Dinge. Genau. Aber nehmen wir doch mal was Positives davon mit. Und wenn es einfach nur there's a lesson to be learned ist. Ich weiß persönlich, auch aus dem Freundeskreis, dass es manchen immer so in den Fingern kitzelt, zu sagen, ich wähle jetzt mal aus Protest zum Beispiel die AfD. Einfach mal, um denen da oben oder denen daneben mir zu zeigen, das ist mir ernst, hier läuft irgendwas falsch. Ja? Ja. Schaut nach England, schaut in den Norden und schaut, was passieren kann, wenn man aus Protest mal etwas wählt, wofür man eigentlich nicht einsteht. Deswegen, die Hälfte der Leute nur so, it was just a prank, oh, bro. Ja. Und dann kann man sehen, was passiert. Unsere Cream of the Week war der Brexit und der Brexit. Und wenn ihr Lust habt, wieder ein bisschen hier Hörerschaft einbinden, mit uns darüber zu diskutieren, ja, dann blockt uns nicht auf Twitter, sondern diskutiert mit uns darüber. Überzeugt uns, sagt uns, warum ihr dafür oder dagegen seid. Und vielleicht sieht unsere Meinung nächste Woche anders aus. Vielleicht waren wir nicht gut vorbereitet. Vielleicht haben wir nicht genug darüber nachgedacht. Ja. Wir sind offen für Anstöße. Unsere Meinung ist nicht in Stein gemeißelt. Und ich glaube... Wir sind vor allen Dingen offen für Anstößiges auch. Richtig, genau. Funny. Nee, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den du sagst. Das ist halt ein bisschen, du hast halt ein bisschen dieses, oh Gott, die trauen sich jetzt hier irgendwas auf Band zu sprechen. Und das, it's on the internet. It's never, ever gonna vanish. Ja, so, aber und dass wir letzte Woche schon meinten, so, dann haben wir irgendwann mal vielleicht wirklich eine Karriere und dann wirst du einfach dann gelyncht, weil du mal was gesagt hast im Podcast. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das hat mich damals schon abgefuckt, dass immer das haben die Lehrer uns immer versucht, irgendwie reinzuprügeln. halt dieses, ne, seid vorsichtig, was ihr im Internet postet. So, ja, no shit, ne? Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, wir sind mittlerweile ein bisschen an diesem oder über diesen Punkt drüber weg, wo du sagen kannst, also wirklich, wenn du irgendwie, wenn du einen Facebook-Account hast und wenn du deine Daten ins Internet packst, dann kannst du aber auch ein bisschen deine Meinung machen, dann kannst du auch, die Linken und die Rechten trauen sich ja auch. Also, genau, dann können sich auch mal die Gemäßigten, würde gerne die Mitte, die sagen, hört auf. Die Gutmenschen bestärken darin, irgendwie mal ein bisschen irgendwie auch ihre Meinung rauszuhauen. Ich glaube, das würde den ganzen Planeten vielleicht ein Stückchen besser machen oder so, wenn die einfach mal ein bisschen die Klappe aufmachen. Genau. Gehen wir zur nächsten Rubrik über, profane Haushaltstipps. Und du wolltest damals diese Rubrik unbedingt haben und ich warte jetzt auf den nächsten profanen Haushaltstipp von einem 23-Jährigen. Ach so. Ja, doch, haha, ich habe einen super guten profanen Haushaltstipp. Okay. It's the best. Das ist mir jetzt gerade spontan eingefallen, da hast du jetzt echt, knappe Nummer. So, also mein profaner Haushaltstipp für diese Woche, der mir gerade eingefallen ist, den ich aber tatsächlich schon länger mehr oder weniger automatisiert mache. Und zwar, wenn ihr keinen Bock habt oder wenn ihr zu faul seid, Staub zu saugen, so wie ich und mein Mitbewohner und generell die ganze Pude holt euch eine Hausfrau. genau. Und wenn ihr dafür kein Geld habt, dann ist gar kein Problem. Ihr wartet einfach ab. Also wir haben so eine sehr, sehr staubempfängliche Wohnung. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir hier direkt an einer großen Straße wohnen und dass da Feinstaub, eigentlich keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr staubige Wohnung. Und was ich immer mache, ist, ich sauge einfach gar nicht Staub und dann irgendwann, wenn sich so riesige Wollmäuse gebildet haben, dann nehme ich die einfach mit der Hand hoch und schmeiße sie in den Mülleimer. Finde ich einen sehr guten Haushaltstipp. Bei mir klappt das leider nicht, weil ich habe nämlich auch noch einen Hund. Und der ist relativ klein und der stickt irgendwann. Aber auf der anderen Seite, der verliert auch unheimlich Haare. Das heißt, wenn ich das ein paar Tage lang nicht mache, dann sieht man das schon sehr. Aber für alle anderen, die keine Haustiere zu Hause haben, einfach nicht saugen und die Wollmäuse mit der Hand aufnehmen. Unsere nächste Rubrik. Joker. Dinge, die wir immer schon wissen wollten, dann aber doch nicht gegoogelt haben. Hast du was? Überhaupt nicht. In der Zwischenzeit, zwischen eine Woche. Wir müssen. Ich glaube, wir müssen schneller leben. Sonst in einer Woche passiert es nicht genug bei uns privat, dass wir diese Rubriken füllen können, wahrscheinlich. Dann machen wir doch, dann schneiden wir den Scheiß jetzt einfach raus und dann machen wir jetzt das einschneidende Erlebnis. Und mein einschneidendes Erlebnis war, ich bin vor 3-4 Jahren bin ich nach Bonn-Beuel, wo ich aufgewachsen bin, gefahren mit meiner Freundin und wollte der mal zeigen. Ach, das muss jetzt nicht diese Woche gewesen sein. Ach so, nein. Das ist einfach so frei von der Leber weg. So, und dann war ich dort, ich bin damals in so einem Siedlungsprojekt groß geworden, aber jetzt gar nicht Assi, sondern mehr so spießig Beamtensiedlung. Und da gab es einen Rewe. Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Und in diesen Rewe bin ich immer gerannt, wenn ich mir irgendwas getan habe als Kind. Ich habe mir nämlich ständig irgendwas gebrochen, geschürft, aufgehauen. Und ich habe mir unter anderem mit 8 Jahren die Zähne ausgeschlagen beim Skateboardfahren. Und noch nicht mal cool, ich bin nämlich auf den Bauch gefahren. Und da war da einfach nur so eine kleine Bodenschwelle und dann macht es irgendwann Knirsch. Oh. Und da waren die Ecken, es ist eine ganz fiese Geschichte. Das verfolgt mich jetzt auch schon seit 22 Jahren. So richtig blöd, sah noch nicht mal cool aus. Ja? Wäre ich wenigstens mit so einem doppelten Salto ins Gesicht gefallen. Ich habe gerade so einen HD-Film im Kopf und es ist echt. Und der Max hat mich vor ein paar Wochen gesehen, als ich mit Appenzahn rumlief. Das ist nämlich immer ganz toll. So, und ich bin dann jedes Mal, wenn ich was hatte mit einem gebrochenen Finger oder mit Appenzähnen, bin ich dann, weil meine Mutter scheinbar immer einkaufen war, das ist die große Erinnerung, die ich von meiner Mutter habe, die war zumindest immer dann einkaufen, wenn ich mir was getan habe. So, und dann bin ich halt immer heulend in den Rewe gerannt und die kannten mich da alle als den heulenden Jungen ohne Zähne und ohne Finger. Und dann war ich da und bin mit meiner Freundin ganz normal in den Rewe gegangen, ohne groß zu wissen, was da passiert. Und dann habe ich da meine alte Wurst- und Käseverkäuferin gesehen. Das ist, ich sag mal, eine 50 Jahre alte Inderin so ungefähr. Und die arbeitete da noch. Und dann hat die mich gesehen und die hat mich sofort erkannt, 20 Jahre später. Und das war... Okay. Ja, genau, also wir waren da und an der Theke war dann immer noch die gleiche Inderin. Und das war so ein schöner Moment. Erstmal, wir hatten beide Pipi in den Augen, ja, ganz komisch, weil die mich halt auch immer so, ja, du warst ja der Junge, der immer mit den Fingern und mit den Zähnen hier ankam. Und dann hat die mir, und das war das Schönste, am Ende unseres Gespräches, so wie früher, so ein kleines Stück Käse mit auf die Hand gegeben. Oh, das war so niedlich. Aber das Schönste aus dem Gespräch. So ein Wiener Würstchen, was du umsonst bekommst. Genau, und das Schönste an dem Gespräch war, als sie dann gefragt hat, ja, was machst du denn jetzt so? Und ich meinte so, ja, ich studiere Philosophie und Geschichte. Und da meinte sie, ja, Philosophie habe ich auch studiert und abgeschlossen. Und ich wusste nicht, willst du mir jetzt sagen, dass ich was anderes studieren soll oder dass das eine gute Entscheidung war? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ist das, die hat es vielleicht einfach raus, weil die arbeitete jetzt als 30 Jahren als Wurst- und Käseverkäuferin, hat mir auch von ihrer Tochter erzählt, aber die Frau wirkte so unheimlich glücklich und zufrieden. Also das war jetzt nicht... Vielleicht hat die einfach ihren Zen irgendwie das denke ich auch. Vielleicht, gefunden und ist da einfach total... Vielleicht muss man Philosophie studieren, um zu erkennen, dass Wurst- und Käseverkaufen einen eigentlich wirklich glücklich macht, bei Rewe. Jeden Tag ein bisschen besser. Und... Das war mein einschneidendes Erlebnis, weil das hat mich doch wirklich nachhaltig bewegt. Einmal ist es immer schön, so an die alten Szenen. Ne? Die Story könntest du jetzt wahrscheinlich wirklich an Rewe wahrscheinlich, verkaufen. Wahrscheinlich, ne? So mein Erlebnis mit sagen, Rewe. So, aber wir nehmen jetzt die Story, lassen die nochmal von Atze Schröder erzählen und dann, genau, und dann geht das auch. Dann halte ich meine abgehauenen Zähne in die Kamera und dann bin ich auch das nächste Mal auf einer Rewe-Tüte drauf. Ja. Das war mein einschneidendes Erlebnis. Sollen wir noch mal einen Song spielen am Ende? Meinst du, danach kommt gar nichts mehr, oder was? Oh nee, lass uns einfach noch mal einen Song spielen und dann gucken wir, ob wir noch was haben. Du könntest uns doch Brewery mal auf die Ohren legen. Brewery and the Pros. Ja, ich nehme an, dass das wahrscheinlich mittlerweile irgendwie Fair Use oder Royalty Free ist, weil das ist schon alt und außerdem... Keine Ahnung, ich glaube, es kennt einfach keiner. Ja, wenn es nicht ist, dann... Ich hoffe, wir haben jetzt keine Petzen die sollen hier. Nicht, dass die Margarete zu Universal rennt und sagt, hier, die von Creamspeak. Sei nicht so gemein zu Margarete, die Frau ist... die liest uns sowieso nicht mehr. Die ist sehr empathisch und nicht, dass sie uns... Also ich glaube, die hat uns wahrscheinlich schon to the authorities reported. Ich bin relativ sicher, dass die uns noch nicht mal selber geblockt hat, sondern dass das irgendeiner, der beim... Die Margarete-Redaktion, meinst du? Genau. Die Twitter-Hälfte. Nee, oder meinst du, die ist noch so authentisch, die blockt noch selbst? Nein, die twittert noch selber, die ist einfach, wie ist du, Margarete, das ist eine Powerfrau, die kann das. Die ist einfach multitasking-mäßig unterwegs und Margarete ist eine Rakete und die macht das. Ich möchte, dass die Margarete Stokowski-Story von Veronika Ferres verfilmt wird. Also mit Veronika Ferres. Das wäre, wenn ich mir noch etwas wünschen darf in meinem Leben. Wir spielen jetzt für euch Brewery and the Pros mit ihrem Titel. Boah, dann fragst du mich jetzt was. Warte mal, ich guck mal kurz nach, wie der heißt. Der hat so einen komischen Dimana, die Namen. Warte mal. Brewery, where are you at? Oh Gott. Where's my Brewery at? Ich glaube, der heißt Dimana. Genau, Dimana. Brewery and the Pros, Dimana. Das waren Brewery and the Pros mit ihrer Hitsingle. Die Mana. Okay, und wir haben noch eine. Von 1973. Von 73. Also. Und wir haben noch eine kleine, klitzekleine Cream of the Week. Und zwar, in den Nachrichten. Das ist die kleine positive genau. Note wieder am Ende der Folge. Ich lese es mal vor, ich habe den Artikel hier gerade online. Es ist jetzt von. Daily Mail. Ich dachte schon gerade, was ist denn Mail online bitte für eine News-Outlet? Nee, also Daily Mail. Mother 42 is killed by police after shooting dead her two daughters, aged 22 and 17, in family dispute that spilled onto a residential street in Texas. Also da hat wohl eine Dame in Texas ihre beiden Töchter erschossen im Rahmen eines Familienstreits aus irgendeinem Grund. Und als dann die Polizei ankam, hat die die Waffe nicht niedergelegt und wurde dann entsprechend von den Polizeikräften angeschossen und ist dann irgendwie auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Also wo du auch wieder denkst, so Texas in a nutshell, ne? Und ich habe jetzt, ihr könnt, ich meine, ich weiß nicht, wenn ihr, falls ihr nicht faul genug zu faul seid, das zu googeln, könnt ihr natürlich die Story selber nochmal angucken. Die Frau heißt Christy Sheets. Und genau, es gibt ein berühmtes Zitat von ihr zu dem Ganzen. Und wir sind ja selber ganz große Waffennarren und denken, dass jeder Mensch, der auf die Welt kommt, sollte sofort mit dem Umgang mit Waffen unterrichtet werden. Der soll einfach eine Waffe in die Hand bekommen. Also, die Frau heißt Christy Sheets und sie sagte, it would be horribly tragic if my ability to protect myself or my family were to be taken away. Sie sagt sich, das wäre so traurig, wenn jetzt die Waffen bei uns verboten werden und ich meine Familie nicht mehr beschützen oder / selber erschießen kann und sie vor einer Welt ohne Waffen beschützen muss, indem ich sie erschieße. Ja, es ist tatsächlich. Das ist tatsächlich, da fällt mir jetzt gerade, wo wir drüber reden, noch eigentlich ein, das war noch so ein bisschen so mein creamy Moment irgendwie letzte Woche, weil ich ja die ganze Zeit bei Twitter rumgehangen habe. Und zwar, es ist ja immer schwierig für News Stories irgendwie ein Aufsehen zu erregen während EM und irgendwelchen sportlichen Großereignissen. Aber es gab ja diesen Zwischenfall in Viernheim mit dem Typen, der ins Kino reingerannt ist mit einer Schreckschusspistole und dann von den Einsatzkräften da irgendwie getötet wurde. Und ich erinnere mich, ich saß im Büro und hatte halt irgendwie Twitter und so alles offen, weil... Ey, sag das nicht so laut. If you're hearing this, I was totally working. Und hab dann halt zufällig das, kriegst du auch mittlerweile alle 5 Minuten irgendwelche Einmeldungen und so aufs Handy und hab das dann mitbekommen, dass halt irgendwie in Viernheim dieser, also wohl irgendwie eine Geisel-Hostage-Situation irgendwie ist und dass die ersten Berichte haben ja von 25 bis 50 Verletzten spekuliert und berichtet. Und als sich das dann alles langsam wieder aufdröselte und irgendwie herauskam, dass es halt ein Einzeltäter war und wahrscheinlich auch verwirrt, und auch kein terroristischer Hintergrund und der auch gar keine scharfen Waffen dabei hatte, sondern eben so eine Schreckschusspistole, und dass eigentlich gar keiner verletzt wurde und das einfach, also quasi er wirklich der Einzige, der dann on the scene irgendwie erschossen wurde, dachte ich mir in dem Moment, es ist natürlich immer noch traumatisch für die Leute und ich will das jetzt auch nicht feiern, dass sowas passiert ist, aber in der Konsequenz dachte ich mir, für die NRA ist das jetzt natürlich ein beschissene Situation, weil das ist mal so ein Präzedenzfall, wo du siehst, guck mal, wer weiß, was passiert wäre, wenn der Kollege jetzt irgendwie in Walmart reingegangen wäre und sich irgendwie ein halbautomatisches Sturmgewehr gekauft hätte. Einfach so. Ne? Also, ich weiß jetzt nicht genau, wie es um den geistigen Zustand von dem Täter da bestellt war. Es ist noch gar nichts bekannt und es ist jetzt noch nichts an die Presse gelangt. Was ich nur gesehen habe, ist, dass, glaube ich, CNN hatte zwischenzeitlich mal geschrieben, dass während der Geiselnahme 25 Leute verletzt seien. Das hatte allerdings keinerlei Fundament. Und es wurde dann auch auf Twitter wirklich zurückgeschrieben, nö, stimmt nicht. Ne? Wie kommt ihr denn dazu? Ist auch klar, genau, es wurde niemand verletzt. Deswegen einmal ein schöner Shoutout an unsere Einsatzkräfte der Polizei. Oh Gott, that's such an American safe thing. Genau, aber in diesem Fall ist es natürlich immer noch tragisch, ja, dass da jemand gestorben ist. Ne? Das darf man nicht vergessen, denn selbst klar, jemand mit einer Waffe hat ja erstmal generell das Recht auf Leben, selbst wenn da jetzt versucht, jemand anderem diesjenige zu nehmen. Aber wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, was wäre, wenn in diesem Kino jetzt auch noch andere Leute Waffen gehabt hätten? Oder einfach der zum Beispiel, oder einfach dieser dann Schütze. Dann ist dunkel, dann ballerst du mal in irgendeine Richtung. Oder der Schütze. Eine richtige Waffe und dann wirklich auch noch eine Tötungsmaschine, wie ein vollautomatisches Maschinengewehr. Genau, und dann muss man sich jetzt mal vorstellen, die NRA schreibt ja immer ganz gerne, das wäre ja nicht passiert, hätten alle anderen Leute auch Waffen gehabt, um sich zu verteidigen. Und die Antwort ist einfach, ja, siehst du mal, wenn der Täter schon keine Waffe hat, to begin with, dann hast du den Stress nicht. Ne? Genau. Und ja, auf jeden Fall war das irgendwie, hat mich das ein bisschen bewegt, weil ich dachte so, eigentlich ist es mal, du kannst es jetzt immer anführen. So. Ich denke auch, und ich bin trotzdem scheiße, wenn du in dem Kino warst, aber es ist irgendwie gut gegangen und es ist, glaube ich, unter anderem auch gut gegangen deswegen, weil wir halt eben so ein restriktives Waffengesetz haben in Deutschland und das muss ich sagen, da bin ich wieder stolz. Doch. Da identifiziere ich mich mal direkt mal ein bisschen. Da bin ich mir stolz, dass ich in so einem Land lebe wie Deutschland, wo wir einfach irgendwie so eine, in der Hinsicht so eine vergleichsweise gute Rechtslage. Genau, und in so einem Fall kann man, ich bin immer noch nicht stolz, Deutscher zu sein. Das ist, dude, aber, be proud. Aber da bin ich doch irgendwie stolz auf mein Land und das, was man geschafft hat und dass man halt nicht der Waffenlobby nachgibt und sagt, ja, okay, ne, dann ist das jetzt halt erlaubt und wenn man wirklich möchte, kann man sich einfach frei zugänglich eine Waffe aneignen. Nein, gerade dieses Problem, dass gerade wenn das jetzt ein psychisch Kranker war, selbst das hält ja in Amerika keinen davon wirklich ab, eine Waffe zu bekommen. Ne? Und, ja, genau, das ist ja so, das Ding. Also. Aber ich würde sagen, das ganze Thema Waffen, ja oder nein, oder vielleicht, oder ganz gut so. Das ist nichts für jetzt. Das, genau, damit beenden wir jetzt nicht die Sendung, indem wir jetzt noch eine weitere Stunde darüber reden. Wir haben uns gefreut, dass ihr wieder oder endlich zugehört habt und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen cremigen Thema und bis dahin folgt uns auf Twitter, schreibt Margarete Stokowski, dass sie uns entblocken soll und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Cream wir Speak. Hören uns nächste Woche bei Creamspeak. Creamspeak.